Hallo, mein Ehemann. Hier ist dein Klopsi. Und hier ist dein Klopsi-Cast. Und heute sogar mit einer kleinen Jubiläumsfolge. Folge 5. Die Mutter ist jetzt da und wir waren gerade auf dem Weihnachtsmarkt und davor haben wir es noch zum Tuskulo geschafft. Und ich lade dir auch gleich ein paar Fotos noch hoch. Nicht viel, aber nur damit du siehst, was so Phase ist. Und ja, habe mich sehr gefreut über deine Nachricht. Und war heute ganz erfolgreich im Labor und überhaupt. Also kein so schlechter Tag, wie es hätte werden können, wobei ohne dich natürlich alles schlechter ist, als es eigentlich sein könnte, wenn du hier wärst. Außer vielleicht ein Gang zur Toilette, aber auf der anderen Seite würde es mir auch besser gefallen, wenn du jeden meiner Gänge zur Toilette mit Konfirmandenblase Granais oder sowas bezeichnen würdest. Ja, ansonsten habe ich heute gar nicht so viel zu sagen. Das wird ein kurzer Klopsi-Cast, aber ich dichte jetzt mal noch spontan ein Gedicht für dich. Achtung! Der dicke Klopsi ist alleine und isst sehr gerne Magenbrot. Mit dickem Bauch und dicke Beine, wenn er so weitermacht, ist er bald tot. Metrum ist sein bester Freund nicht, dafür aber Frittenfett. Wenn das Bett dann doch mal auseinanderbricht, ist's für den Klopsi nicht so nett. Hilft dem Klopsi, komm bald wieder. Dann kann der Klopsi wieder lachen. Und fröhlich sein und bunte Lieder singen und dir Freude machen. Das war ein hervorragendes dreistrophiges Spontangedicht für dich. Und damit beschließe ich auch den heutigen Klopsi-Cast. Hänge dir noch ein Liedchen an und wünsche dir eine gute Nacht. Ich liebe dich, mein Schatz. This cup, love's poison.